Nie mehr warten. Ein Sprech-, Sing- und Musikdrama über die beiden russischen Revolutionen von 1917. Von Dietmar Dart und Thomas Weber. Es fängt an. Es hört auf. Wie soll das nur weitergehen? Frauen sind am hässlichsten, wenn sie die Fassung verlieren. Dann gleichen sie Tieren. Um Gottes Willen, was für Tieren? Ja, das magst du nicht, wenn sie revoltieren, agitieren. Ich lese von wütenden Weibern, die 30 Werkspolizisten vom Gelände der Thornton Textilfabrik verjagt haben. Mit Schlägen und Tritten, zerkratzte Gesichter, beschädigte Ordnung. Es heißt, diese Harpien hätten die Männer sogar gebissen. Ich schäme mich für dieses Land, für seine Frauen. Und für die Männer in Uniform, die nicht mehr geachtet sind. Diese Uniform verdient keinen Respekt. Es fängt erst an. Das muss sofort aufhören. Wie soll das nur weitergehen? Worüber sorgst du dich denn? Um die Zukunft. Die Zukunft für Russland. Das muss der Weg aus dem Krieg sein. Der Weg aus dem Mittelalter. Und der Weg, auf dem wir anderen Nationen gleichberechtigt begegnen. Was denken diese anderen Nationen jetzt von uns? Mir war das eine Hoffnung. Dieses Textilwerk namens Thornton. Das selbst mitten im Krieg eine Firma mit englischem Namen hier Textilerzeugnisse herstellt. Da denke ich, eine Nachkriegswelt ist vorstellbar. Sie spricht Englisch, Französisch, Russisch und sie wird darauf aufbauen können, dass es hier in Petersburg eine Thornton Textilfabrik gibt. Dass die Welt mit der Welt wirtschaftet, das ist die Voraussetzung für den Fortschritt, nicht der politische Umsturz. Wir müssen unser Denken auf die ganze Welt richten. Wir müssen, wie soll ich es nennen, wir müssen unser Denken und Handeln globalisieren. Ja, Globalisierung, wenn du es so nennen willst, das ist die Lösung. Denn in Handel und Wandel... Befehl und Gehorsam sind wichtiger als dein Handel und Wandel. Ordnung zuerst. Vor Ort gilt das Wort. Der unmittelbare Augenblick, in dem entschieden wird. Aber Handel und Wandel... Ihr seid euch einiger, als ihr meint. Bei euch gilt nicht Wort vor Ort und nicht Handel und Wandel. Bei euch gilt Glauben und Rauben. Die Kreuzritter beschafften das Handelskapital für die italienischen Stadtrepubliken. Die erste Blüte der Bürger, die sie Renaissance nannten. Die Konquistadoren, Schlechter der Ureinwohner Amerikas, nahmen den Inkas ihr Gold weg, brachten es nach Europa. Da wurde es Vermögen. Da schuf es Nachfrage nach neuen Gütern, neuen Waffen auch, die man damit bezahlte. Und in dieser Handelsblüte ging man vom Handwerk zur Manufaktur über und bald zur Fabrik. Das war der Kapitalismus. Handel und Wandel heißt in Wahrheit Glauben und Rauben. Thornton, sagst du, ist die Nachkriegszeit. Aber der Kapitalismus ist nur die ewige öde Abwechslung von Vorkriegszeit, Kriegszeit, Nachkriegszeit, von Boom und Crash. Weg damit! So hetzt du sie auf, die Weiber, die Polizisten beißen. Kein Vorkrieg, kein Krieg, kein Nachkrieg, nur ein endloser Bürgerkrieg. Das ist es, was du willst und was die wollen, die so sind wie du. Thorntons Textilien? Ja, glaubst du, das Ausland, das hier Fabriken besitzt, wird zusehen, wie die Werkspolizei gebissen wird? Sie werden sich Gedanken machen. Ist das ansteckend? Werden ihre Weiber dann auch bissig? Sie müssen deine Zukunft noch eifriger bekämpfen als das Zarenreich. Reagieren, intervenieren, massakrieren. Ach, würden Sie sich doch auf Handel und Wandel einigen. Ein frommer Wunsch. So passt Glauben wieder zum Rauben. Spotte du nur. Die Geschichte lässt sich nicht verspotten. Von deiner Geschichte halte ich nichts. Die ist mir zu alt. Wir bauen die Maschine um, die niemals anhält. Aber die Gesellschaft ist doch keine Maschine. Das ist etwas Organisches. Man muss vorsichtig sein damit. Man muss das, was man von der Zukunft will, selbst pflanzen und pflegen, hegen und ernähren. Handel und Wandel. Nein. Wir befreien den Reichtum, der in der Maschine bis jetzt stecken geblieben ist. Das klingt zu brachial, es gefällt mir nicht. Nicht einmal das moderne Wirtschaftsleben, so industriell es dazugeht, ist einfach nur eine Maschine, sondern Handel und Wandel sind etwas Fließendes, Flüchtiges. Wer da zu grob eingreift, stiftet nur Schaden. Bedenke, man darf nichts abschaffen, bevor man weiß, dass das, was man an die Stelle dessen setzt, was man da abschafft, wirklich besser ist. Wir bauen die Maschine um, die niemals anhält. Wir warten nicht. Wir wollen nie mehr warten. Umbauen. Was denn, ihr Revolutionäre? Gelenke, Hebel, Getriebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Führung, Sitte, Gesetze. Häuser, Straßen und Plätze. Achsen, Räder und Speichen. Weg mit den Zaren und weg mit den Reichen. Ja, weg, fort, kaputt. Sonst könnt ihr nichts. Schau dich um. Was glaubst du, wird das für eine Zukunft? Jetzt, da der Pöbel Polizeistationen und Gefängnisse angezündet hat und 40.000 Gewehre und 30.000 Pistolen erbeutet, denkst du, damit wird nicht geschossen werden? Jetzt ist ein Hetzer wieder im Land, Ulyanov, der sich Lenin nennt und wird der neue, der rote Zar. Denkst du, seine Herrschaft wird weniger blutig als die des alten Zaren? 40.000 Gewehre, 30.000 Pistolen in den Händen von Leuten, die gestreikt haben, die sich also geweigert haben zu arbeiten und die man nicht so einfach wieder daran gewöhnen wird, ihre verdammte Pflicht zu tun. Eine Stadt voller Räuber, 20.000 Räuber als Anführer für 200.000 Streikende, das ist die Apokalypse. Der Streik der 200.000 war der Anfang. Die Zukunft kommt brausend. Liebe Freundin, der größte Teil der Menschen, 99% der Bourgeoisie, 98% der Liquidatoren, ungefähr 60-70% der Bolschewiki, versteht nicht zu denken, sondern lernt nur Wörter auswendig. Sie haben das Wort illegale Arbeit gelernt. Gründlich. Sie können es nachsprechen, sie wissen es auswendig. Aber wie man ihre Formen in einer neuen Situation variieren muss, wie man zu diesem Zweck neu beginnen muss zu lernen und zu denken, das verstehen wir nicht. Ihr seid Verrückte. Ihr seid Menschenfresser. Ihr habt gesagt, der Zar ist die blutige Peitsche auf dem russischen Rücken. Ihr könnt es nachsprechen. Ihr wisst es auswendig. Das klingt, als wolltet ihr uns Frieden bringen und die Gewalt beenden. Aber ihr peitscht die Menschen auf und treibt sie in einen Blutrausch, wie noch keiner erlebt wurde. Sie aber auch ein. Sie hat einen Nerv getroffen. Es konnte so nicht weitergehen. Absolute Macht in den Händen einer Familie von Schwachsinnigen. Das war bereits die Gesetzlosigkeit, über die du dich erregst. Es müssen wieder Regeln in Geltung treten, sonst zerfällt das Land. Im Krieg nach außen, in der Not nach innen. Ich bin für die Verfassung anstelle der Autokratie. Für Regeln und Verträge, Handel und Wandel. Bist du auch für die Arbeiter, die von deiner Verfassung nichts wissen wollen? Von deinen Regeln nicht ein Wort? Bist du für die schreienden Weiber auf der Straße, die krächzen wie die Rabenmütter, die ihre Jungen fressen, statt sie zu füttern? Der Streik und die schimpfenden Frauen, das war gestern. Bald werden wir bauen. Das Einzige, was ihr bauen werdet, sind Gefängnisse. Ihr habt die Richtung der Gewalt geändert. Wer wen? Nicht die Gewalt beendet. Die Richtung wird sich wieder ändern. Nichts ist gewonnen. Von wegen neue Welt. Ihr zerstört nur die alte und nennt die Trümmer neu. Der Streik war für euch eine Warnung. Ihr redet von Ordnung zur Tarnung. Ihr meint eure Macht, eure Rechte. Ihr wollt uns als Mägde und Knechte. Nicht so stürmisch, nicht so eilig und hitzig. Wir können miteinander reden. Verständnis für die entgegengesetzte Position ist eine Tugend, die wir... Ich pfeife auf diese Tugend. Wir brauchen sie nicht. Wir sind die Spielmacher. Ihr könnt nur noch reagieren. Wir werden uns die Offensive nicht wieder abjagen lassen. Du redest wie ein kleines Kind. Du redest, wie halt Kinder sind. Ich mache Quatsch, ich mache Krach. Beachtet alles, was ich mache. Ich bin das Kind, die Rebellion und trifft beim Singen keinen Ton. Der Streik und die wütende Menge sprengen Türen aus uralter Enge. Ach mein Gott, die wütende Menge, der heilige Mob, das gerechte Pack. Leute wie du predigen ihnen, dass ihr Hass im Recht sei und dass man die Ordnung, dass man den Staat hassen soll. Da fragt sich, was ist der Staat? Das ist kein Ding. Das ist ein Verhältnis von Leuten zu anderen Leuten. Eine Art, wie man sich benimmt. Wenn du sagst, man soll den Staat hassen, dann sagst du, man soll bestimmte Leute hassen. Ja, die leitenden Männer in den staatlichen Betrieben. So ging das los. Und dann... Der Streik zwingt die Schläger zu gehen. Was nicht gut ist, soll nicht bestehen. Ah, die Herren zum Gehen zwingen. Das klingt so manierlich. Als würde man auf den Ausgang zeigen und sagen, gehen Sie. Aber wie sieht das wirklich aus? In den Putilow-Werken zum Beispiel haben deine Brüller und Hetzer nicht nur 40 erprobte Männer von ihren Posten verjagt, sondern gleich den Direktor und seinen ersten Mann erschlagen und in den Obwodny-Kanal geworfen. So fängt deine neue Ordnung an. Da werden Menschen weggeschmissen wie Müll von Banden. Du stellst die Ordnung gegen die Banden. Aber die Ordnung, die du meinst, organisiert sich längst selbst in Banden. Schon 1905, beim letzten großen Aufstand, haben die Schwarzhunderter Brände gelegt und Leute ermordet. Und die waren nicht nur hinter den Aufständischen her. Sie haben die Juden gejagt, sie haben Angst und Schrecken verbreitet. Soll ich mich freuen, dass man Pusanow, einen Anführer der Schwarzhunderter, hier in einem Motorenwerk in einen Schubkarren gesetzt und ihm rotglühendes, flüssiges Blei über den Kopf gegossen hat? Man hat ihn aus der Fabrik gekarrt und auf die Straße gekippt, unter dem Gelächter der Hyänen, unter Freude und Jux für die grässlichsten Weiber, die ich je sah. Der Streik und die lachenden Frauen, das war gestern. Das war gestern. Bald werden wir bauen. Liebe Freundin, entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ich wollte gestern schreiben, wurde aber aufgehalten und fand keine Zeit für den Brief. Was Ihren Plan für die Broschüre betrifft, fand ich, dass die Forderung nach Freiheit der Liebe unklar und unter den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen eine bürgerliche und keine proletarische Forderung ist. Selbst eine flüchtige Leidenschaft und Verbindung sei poetischer und reiner als Küsse ohne Liebe zwischen spießigen und verspießerten Eheleuten. So schreiben Sie. Und so wollen Sie in der Broschüre schreiben. Ausgezeichnet. Ist diese Gegenüberstellung logisch? Küsse ohne Liebe zwischen spießigen Eheleuten sind schmutzig. Einverstanden. Ihnen muss man gegenüberstellen... Was? Man sollte meinen Küsse mit Liebe. Sie aber stellen Ihnen eine flüchtige... Warum flüchtige? Leidenschaft. Warum nicht Liebe gegenüber? Sonderbar. Wäre es für eine populäre Broschüre nicht besser, die kleinbürgerlich-intelligenzlerisch-bäuerliche, spießige und schmutzige Ehe ohne Liebe der proletarischen Zivilehe mit Liebe gegenüberzustellen? Mit dem Zusatz, wenn Sie schon unbedingt wollen, dass auch eine flüchtige Verbindung aus Leidenschaft schmutzig, dass sie aber auch rein sein kann. Schlimmer als gestern ist heute. Es kommen noch schlimmere Leute. Die Zukunft den Räubern zur Beute, das Recht gejagt von der Meute. Es kommen noch schlimmere Leute. Schlimmer als gestern ist heute. Vielleicht kann man das Blutbad, vor dem du dich fürchtest, noch aufhalten. Wir haben Kerensky, den Präsidenten. Wir haben die liberale Regierung, die parlamentarische Regierung. Wir schließen auf zu einer Modernität, die im Westen längst erreicht ist. Ich habe Hoffnung. Du hast Illusionen. Während ein Kerensky redet, gießt die Meute den Vertretern der Ordnung rotes Blei über den Kopf. Und anderes Blei wird zu Kugeln gegossen, mit denen man auf uns schießen wird. Blei über den Kopf, Blei in den Kopf. Das ist die Zukunft. Und was gebaut wird, sind die Wände, an die man uns stellen kann. Was ist das für ein Wir, das du meinst, wenn du uns sagst? Warum interessiert dich das Blei, mit dem man einen begießt, der auf der Seite der Schinder, der Schwarzhunderter und Spitzel stand, so viel mehr als der Hunger, die Demütigung, die Schläge, die Menschen auf der anderen Seite treffen? Weil du Angst hast. Angst um dein Brot, dein Obdach, wie alle heute hier. Denn du hast studiert und du weißt, Brot und Obdach musst du mit Geld bezahlen. Und du bekommst dein Geld von denen, die es haben. Deshalb fürchtest du jeden Schlag gegen sie, als wäre es ein Schlag gegen dich. Disziplin erzwingen, das ist kein Spaß. Aber wie soll das ganze Land überleben im Krieg ohne Disziplin? Wie soll das Land überleben ohne den, der es eint und antreibt, den du dann Schinder nennst? Schon vor dem Krieg gab es Hunger und Schläge. Aber du hast schon recht. Der Krieg hat den Hunger und die Schläge vervielfacht. Der Krieg hat nicht nur Bauern und Arbeiter aus Russland auf Bauern und Arbeiter aus Deutschland gehetzt. Er hat vor allem hier in unserem Land 14 Millionen Bauern zwangsrekrutiert und so von ihren Feldern fortgerissen. So schwindet der Anteil des Landes, der bebaut wird. So verwildert das Land. So schrumpft der Teil der Erde, den Menschen der harten Natur entrissen haben. Naturnot kommt zurück. Von gesellschaftlicher Not gerufen. Du dichtest. Nein, ich dichte nicht, ich berichte. Was überhaupt noch geerntet wird, findet den Weg nicht mehr in die Stadt. Denn in der Stadt kann sich der Bauer für sein Geld nichts kaufen. Die Industrie verkommt. Und wenn es doch mal Waren gibt in dieser Stadt, dann kommt das Getreide fürs Mehl nie an. Bleibt irgendwo unterwegs liegen. Denn kriegsbedingt bricht das Transportwesen zusammen. Ja, sie war schlimm, die Knappheit letztes Jahr. Vielleicht kam es nur deshalb zum Zarensturz. Vielleicht ist das der einfachste Grund. Wer sich krumm legt, um an Geld zu kommen und dann nichts dafür kaufen kann. Und auch das andere stimmt, was du erzählst. Wer zusehen muss, wie die Felder verwildern. Wer zusehen muss, wie diejenigen, die sie bewirtschaften sollen, an der Front verheizt werden wie Stroh, dem geht die Galle über. Aber jetzt haben wir sie doch. Die neue Regierung, wenn auch zunächst provisorisch, unterm fähigen Kerenski. Sie hat Ernährungsausschüsse gebildet. Nein, sie hat verspielt. Sie hat versprochen und sie hat versagt. Im Februar kamen sie ans Ruder und Ende August gab es in dieser Stadt nur noch Brot für 2 Tage. So schnell geht jetzt die Weltgeschichte. Es ist zum Lachen. Regierungen, Dynastien, das ist Vergangenheit. 300 Jahre hat das Zarenhaus regiert. Und das, was es ablöst, hält nur ein paar Monate. Das wird ein Spaß mit dieser Welt, die ihr hier herbeischreit. Ich finde, man muss Kerenski eine Chance geben. Die Ernte wurde eingebracht. Die Krise, in der es nur für 2 Tage noch Brot geben sollte, wurde abgewendet. Jetzt muss eins nach dem anderen nach und nach geregelt werden. Nein, wir warten nicht. Nie mehr warten. Die Ernte hat deinen Kerenski gerettet, nicht umgekehrt. Und wir leben immer noch von der Hand in den Mund. Nehmt doch Vernunft an. Hört doch auf mit der Ungeduld, dem Hass, dem Kampf im Innern. Wenigstens solange der Krieg noch andauert. Nur dieser Kampf im Innern kann den Grund für den Krieg beseitigen. Nur der Klassenkampf. Da ist sie wieder, die wütende Menge. Der heilige Mob, das gerechte Pack. Dein Gott, dein Pöbel, deine Ultima Ratio. Wir waren Russen. Jetzt sind wir Arbeiter oder Fabrikanten und sollen uns entscheiden und sollen einander erschlagen. Wir waren Russen. Jetzt sind wir Bauern oder Landbesitzer und sollen uns entschließen und sollen einander erschießen. Wir waren Russen. Jetzt sind wir Rote oder Weiße und sollen uns bewaffnen. Und sollen einander besiegen. Wir brauchen die geeinte Welt. Nicht eine Menschheit, die zerfällt in Gruppen, Mengen oder Klassen, die sich bekämpfen, die sich hassen. Das fängt erst an. Das fängt erst an. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Wie soll's nur weitergehen? Wie soll's nur weitergehen? Thank you. Fortschritt oder Vernichtung. Aus der Zukunft kommt niemand heil raus. Man muss hindurch. Aber es war doch ein Fortschritt, als die Duma, das Parlament, sich weigerte, vom Zaren aufgelöst zu werden. Es war ein Fortschritt, weil wir eine Nation wurden. Wie Franzosen vor 150 Jahren. Sie waren Adlige oder Gemeine gewesen und wurden jetzt Franzosen. Sie waren Bevorrechtigte oder Benachteiligte gewesen und wurden jetzt Franzosen. Sie waren Königstreue oder Pöbel gewesen und wurden jetzt Franzosen. Wenn ich nur glauben könnte an diesen Fortschritt. Aber denkst du, dass man einen Streit beenden kann, indem man ihn verschärft? Das ist ein Widerspruch. Das stimmt. Ich weiß es nicht. Weil du die Wissenschaft von der Gesellschaft nicht kennst. Die sagt uns, jede Entwicklung braucht den Widerspruch. Sonst kann gar nichts geschehen. Ah, Wissenschaft. Euer Aberglaube. Ich kenne wirkliche Wissenschaft. Da sitzen Widersprüche, die dich nicht beruhigen werden. Gestern gab es ein Bild der Welt, das uns heute schon zerfällt. Gestern, gute alte Zeit. Heute spaltet uns der Streit. Mit Reim, Gerede und Gesäusel wirst du sie nicht versöhnen. Vielleicht ist die Doppelherrschaft das Beste. Wie in England. Eine konstitutionelle Monarchie. Wie in Amerika. Checks and Balances. Doppelte Macht. Voneinander bewacht. Und eine gibt auf die andere Acht. Doppelte Macht ist nur doppelte Ohnmacht. Bei doppelter Herrschaft herrscht allein das brutale Spiel der Kräfte. Die mit dem Vorteil hauen die ohne Vorteil in die Pfanne. Handel und Wandel. Rauben und Glauben. Sperrt sie ein, die Aufrührer, solange noch Zeit ist. Verhaften müssen wir die Schinder. Entweder wir sperren die Aufrührer ein. Oder die Schinder. Tertium non datur. Mein Urteil, ich geb's zu, ist ganz gespalten. Ich sehe ja, der Zar war nicht zu halten. Ich weiß nicht, kann ein Sozialist verwalten? Das Volk brennt, glüht. Wann wird die Glut erkalten? Dein Urteil, gibst du zu, es ist zerrissen. Der alte Zustand war ja doch beschissen. Der neue aber quält dir das Gewissen. Nicht nur dein Urteil aber ist zerrissen. In einem sind wir einig. Diese provisorische Regierung ist eine nackte Schande und ein dummer Witz. Regierung ohne Verantwortung, das ist es, was die wollen. Jetzt, da das Schiff sinkt, will keiner mehr Kapitän sein. Und alle prügeln sich um den Zugang zum Rettungsboot. Ich fasse mal zusammen. Erst dankt der Zar ab, dann gleich sein Bruder, der Großfürst Michael. Dann zuckt der Präsident der Duma, irgendein heute schon wieder vergessener Großgrundbesitzer, mit den Schultern. Dann stöhnt Miljukow, Außenminister dieser schäbigen Regierung. Man habe ihm das Regieren aufgezwungen. Dann zeigen die kleinbürgerlichen sogenannten Sozialrevolutionäre, die Herren von der Partei des Nörgelns ohne Plan, ihr wahres Gesicht, ihre Angst vor dem Volk. Und dann wird Herr Alexander Kerensky der Chef, der schon in der Duma saß, als sie noch zarentreue Opposition sein durfte, der erst Justizminister war, dann Kriegsminister und jetzt? Es wäre zum Lachen, wenn es nicht zum Kotzen wäre. Es wäre eine Tragödie, wenn es keine Farce wäre. Ich kann mich in der Sache nicht entscheiden. Ich weiß nicht. Wer ist schlimmer von euch beiden? Es ist doch alles ganz einfach. Diese Umstürzler sind gesetzlos, weil sie gottlos sind. Ohne Gott ist alles erlaubt. Glauben und rauben. Da ist er wieder, euer heimlicher Wahlspruch. Wo der Glaube versiegt, spritzt das Blut. Mit Glauben spritzt es auch. Pogrome, Mord an Ketzern, Hexenverfolgung. Wer nicht an Gott glaubt, glaubt an alles. Gläubig oder abergläubisch, das ist die Wahl. So zu denken war einer zeitgemäß, als die Menschen nicht begreifen konnten, dass sie ihr Leben einerseits selbst machen in Gesellschaft, aber andererseits nicht aus freien Stücken. Weil die Gesellschaft schon da ist, wenn die Menschen geboren werden. Schlimm war gestern. Schlimmer ist heute. Es kommen immer schlimmere Leute. Schlimm war gestern. Schlimmer ist heute. Es kommen immer schlimmere Leute. Wen meinst du eigentlich? Es klingt so drohend. Er meint Lenin, der die Doppelherrschaft beenden wird. Lenin ist zurück aus dem Exil. Ulyanov, der Zerstörer, Agent der Deutschen. Agent? Er wird vom deutschen Kaiser bezahlt, damit er unser Land schwächt und aus dem Krieg treibt. Dann haben die Deutschen freie Hand gegen Frankreich, gegen England. Ein Vaterlandsverräter, ein Weltbürger, ein Marxist. Das könnte wahr sein. Karl Marx war ja auch Deutscher. Deutscher in England, Verräter der Deutschen. Aber wir wollen nicht so tun, als ginge es um ein Programm. Es geht dem Ulyanov um keinerlei Marxismus. Es ist der blanke Hass. Lenins eigener Lehrer, Plechanow, der den Marxismus nach Russland gebracht hat, ist gegen den Umsturz, den sein Schüler will. Es ist in Wirklichkeit der Kaiser, der den Hasser Ulyanov vor sich hertreibt, nicht Marx, dessen Befehle er zu befolgen vorgibt. Ach was. Er ist so wenig Agent der Deutschen, dass er sogar die deutschen Sozialdemokraten entschieden bekämpft, wenn sie zu patriotisch werden. Dem Karl Kautsky sogar lässt er nichts durchgehen, egal was der als Theoretiker sonst für Verdienste hat. Liebe Freundin, heute ging noch ein Brief aus St. Petersburg bei mir ein. In letzter Zeit schreibt man von dort eifrig. Die Stimmung ist außerordentlich revolutionär, so schreibt man. Mein Manuskript über den Imperialismus ist in Petrograd angekommen. Und heute schreiben sie, der Herausgeber, und das ist Gorki, oh, dieser Kindskopf, sei sehr ungehalten über die scharfen Äußerungen gegen wen, glauben Sie wohl? Gegen Kautsky. Er will mir schreiben. Lächerlich und ärgerlich zugleich. Das ist eben mein Schicksal. Ein Waffengang nach dem anderen. Gegen politische Dummheiten und Banalitäten. Gegen den Opportunismus und so weiter. So geht das seit 1893. Daher auch der Hass der Hohlköpfe. Nun, ich würde trotzdem mein Schicksal nicht gegen einen Frieden mit den Hohlköpfen eintauschen. Ich höre, Plechanow, der Lehrer Lenins, ist auch zurückgekehrt aus dem Exil. Aus England. Richtig. Denn wenn einer bezahlt wird, dann er. Dem geben die Engländer Geld, dass er die provisorische Regierung unterstützt und dass er ihr rät, den Krieg fortzusetzen. Deutsche Agenten im Namen von Marx. Gegen englische Agenten im Namen von Marx. Das ist Russland 1917. Wie soll sich da noch irgendwer entscheiden? Entscheidungsschwäche ist mein schweres Leiden. Sie ist nichts als die vornehme Art, ein Knecht zu sein. Der vornehme Knecht behält sich vor, den Herrn zu wechseln. Er will wissen, wenn zwei Herren streiten, welcher ihm lieber ist. Jetzt sagst du es selbst, zwei ausländische Herren streiten. Den gefährlicheren freilich haben die Deutschen geschickt. In diesem Panzerzug. Der fuhr los in der Schweiz, fuhr weiter durch Deutschland, unbehelligt, dann durch Schweden, durch Finnland, hierher. Eine deutsche Waffe ist dieser Zug, an Bord ihr verfluchter Knecht. Du siehst einen Knecht, weil du die Welt verkehrt herum siehst. Du brauchst gar keinen Umsturz zu fürchten. Deine Welt ist längst umgestürzt. Und du bist mit ihr auf den Kopf gefallen und strampelst mit den Beinen und nennst den, der die Freiheit bringt, daher einen Knecht. Alles siehst du verkehrt herum. Was sehe ich verkehrt herum? Tut dein Lenin nicht, was der Kaiser will? Nein, der Kaiser tut, was Lenin will. Und was will Lenin? Lenin will, was die Geschichte will. Du aber denkst, es wäre die Geschichte, die sich nach Lenin. Und es wäre Lenin, der sich nach dem Kaiser richtet. Schaust falsch nach links und falsch nach rechts. Der scheinbare Herr ist der Knecht seines Knechts. Du kannst mir viel erzählen. Ich muss dir nicht viel erzählen. Die Wahrheit reicht. Was ist geschehen? Lenin hat sich mit Leuten von der deutschen Botschaft getroffen, bevor der Zug losfuhr, mit einer Liste von Forderungen. Sie sind erfüllt worden. Erfüllt ein Herr den Forderungen seines Knechts? Was denn für Forderungen? Er verlangte, der Zug sei nicht als Teil des Hoheitsgebiets, durch das er fährt, zu betrachten. Nicht Teil von deutschem Grund und Boden. Ah, er hat moderne Physik gelernt. Er fährt nicht mehr durch den Raum, wie er war. Er fährt durch den relativen Raum. Ein Teilchen ist dein Lenin, das eine Welle werden will. Ein Umsturz als Anstoß. Richtig. Er fährt außerhalb der Gegenwart. Er fährt entlang einer Bahn der Möglichkeiten. Auf dieser Bahn, an Bord des Zuges, schrieb und arbeitete er ohne Pause, verbot seinen Leuten zu feiern, sich zu betrinken, verbot ihnen das Rauchen außer auf der Toilette. Verstehst du? Notdurft und Genuss, Für beides ist auf dieser Bahn keine Zeit. Denn er will dabei helfen, die Maschine umzubauen, die nie stillsteht. Gelenke, Hebel, Getriebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Führung, Sitte, Gesetze. Häuser, Straßen und Plätze. Achsen, Räder und Speichen. Weg mit den Zaren und weg mit den Reichen. Nägel, Hebel und Schrauben. Weg mit dem uralten Glauben. Hebel, Gewinde, Turbinen. Uns ist die Zukunft erschienen. Motoren, Bänder, Raketen. Wir dürfen uns jetzt nicht verspäten. Kabel, Drähte und Spulen. Man muss die Menschen neu schulen. Sirenen, Hebel, Zylinder. Die Zukunft hat stärkere Kinder. Zwecke, Ziele, Funktionen. Der Umbau wird sich bald lohnen. Mensch ist die ungeduldigste von allen Arten. Mensch will nicht warten. Mensch ist das cleverste von allen Lebewesen, kann sogar lesen. Mensch fühlt sich selten wohl in älteren Gewändern. Mensch will sich ändern. Mensch ist die ungeduldigste von allen Arten. Mensch kann nicht warten. Geschlafen haben Sie doch, wenn Sie müde waren in dem Zug. Nach festen Zeiten, in Schichten, die er angeordnet hat. Ja, ein Diktator. Ich höre, er hat eine Frau und eine Geliebte. Beide im selben Zug. Notdurft und Genuss, in der Tat. Er hat einen Kreidestrich malen lassen. Den durften die Deutschen an Bord nicht übertreten. Sie haben die Linie nicht verletzt. Sie haben sich dem gefügt, den du einen Knecht nennst. Und wenn's kein Knecht ist, sondern ein Tyrann, macht ihn das schöner? Er ist ein Schurke, Verräter durch und durch. Erst hat er seine russische Sozialdemokratie zerrissen, jetzt zerreißt er das Land. Ein Verräter war er immer, sogar ein besonders schlimmer. Ach, du hast doch keinen Schimmer. Er hat die Mehrheit seiner Partei von der Minderheit befreit. Er hat die Partei auf der Grundlage ihres ursprünglichen Programms soziale Demokratie wiederhergestellt. Er hat auf dem Leib der russischen Linken die Krankheit abgeschabt, die alle anderen sozialdemokratischen Parteien entstellt und bis ins Mark zerfressen hat. Die deutsche, die französische. Den Chauvinismus. Der kommt aus dem Revisionismus. Wer der Revolution abschwört, die allein die Besitzenden entmachten kann, stimmt dem Krieg zwischen den Staaten der Besitzenden zu. Du lenkst von der Hauptsache ab. Du schminkst deinen Kerl zum edlen Wiederhersteller eines Programms. Dabei ist er nichts als ein Verräter. Auf einer Konferenz in der Schweiz hat er schon 1915 versucht, den Krieg zu nutzen, eine Verschwörung gegen die legitimen Regierungen der kriegführenden Staaten zu organisieren. Es war ein Versuch, die internationale Sozialdemokratie vor dem Zerbrechen zu bewahren. Es ist ihm nicht gelungen. Daraus hat er gelernt. Er hat gelernt, dass es weniger Macht bringt, vom Frieden zu träumen, als zum Kampf anzustacheln. Er hat gelernt, wie man Arbeiter dazu anstiftet, ihre Fabrikleiter mit heißem Blei zu traktieren, sie zu ermorden und in den Kanal zu werfen. Dafür, dass sie das tun, braucht's keinen Lenin. Ich sag dir doch, du siehst alles verkehrt herum. Die Gesetze und die Ordnung, die wir erarbeiten müssen, stehen für dich am Anfang und kommen nicht von den Menschen, sondern von oben, von Gott oder wenigstens von den großen Männern, die alles sind, was du dir unter Geschichte vorstellen kannst. Es sind nicht die großen Männer. Es sind die Frauen und Männer, die dich erschrecken, wenn du sie zum ersten Mal sehen musst. Die machen die Geschichte, die beraten jetzt, was zu tun ist. Ah, eure berühmten Räte, Versammlungen von Abenteurern, Anarchisten, von Banditen, Berufsrevolutionären, Deserteuren, Versammlungen von der Armee, als wäre Kriegführung eine Abstimmungsfrage. Und bis ins Lebensnotwendige hinein habt ihr das Gequassel sich ausbreiten lassen, in die Fabriken. Ja, sollen denn die Arbeiter bestimmen, was, wann, wie viel produziert wird? Soll man am Fließband schätzen, wie die Nachfrage ist? Soll der Kurzsichtige das Schiff steuern? So haben sie schon in Frankreich geredet im 18. Jahrhundert. Wenn der Adel den Bauern nicht mehr sagt, wann und was und wie sie Pflanzen, Ernten, lagern sollen, dann verhungert das Land. Der Adel wurde entmachtet und das Land ist nicht verhungert. Nein, aber die Anführer der verschiedenen Banden, die den Adel ablösten, haben einander gegenseitig geköpft. Und der Hunger kam und das Chaos kam. Auch wir haben Banden in deinen Räten. Die Bolschewiki und die Sozialrevolutionäre und die Menschewiki. Man muss hoffen, dass sie lernen, wie man mit Maß und Kompromiss, mit Sorgfalt und Gewaltenteilung verwaltet, was man zu treuen Händen übernimmt. Die ganze Komplexität, Handel und Wandel. Ihr seht nur, was ihr kennt. Und haltet die Sowjets für bürgerliche Parlamente, wo einer heute Minister ist und morgen in der freien Wirtschaft wieder Bankier und umgekehrt. Oder heute Börsianer draußen, morgen Kanzler drinnen. Aber der Sowjet macht Gesetze und überwacht die Ausführung. Wie misslich. Gewaltenteilung, die muss sein. Ja, damit die bürgerlichen Gewalten einander die Bälle zuspielen und Acht geben, dass die Demokratie nicht zu demokratisch wird. Wenn mal die Nichtbesitzenden im Parlament einen Sieg erringen, nimmt ein Gericht ihn wieder weg und umgekehrt. Ein Scheißspiel. Und Abgeordnete, die müssen in deiner Handel- und Wandeldemokratie grundsätzlich nicht so abstimmen, wie sie vor der Wahl versprechen. Man kann sie kaufen, wenn sie gewählt sind. Wie praktisch. Nein, im Sowjet ist das Mandat imperativ. Du stimmst ab, wie die abstimmen würden, für die du da sitzt. Sonst fliegst du raus. Das ist kein Bürgerparlament, kein adliger Reichstag. Das ist der politische Ausdruck dessen, was bis in die Produktion, in die Fabrikausschüsse... Du Arbeitsscheue, den Tag verschwatzen. Was sagst du, Arbeitsscheue? Wenn es die Ausschüsse nicht gegeben hätte, wäre die Arbeit in Wahrheit ganz zum Erliegen gekommen. Nicht als Streik, sondern als Zerfall der Arbeitspläne, weil die Leute entkräftet waren, weil die Rohstoffe fehlten, vom Treibstoff bis zum Arbeitsmaterial, weil die Maschinen wegen der verrückten Überlastung in der Kriegsproduktion verschlissen waren. Es stimmt, es war höchst bedrohlich, dass die Leute gar nicht mehr zur Arbeit erschienen. Im März noch einmal 6% weniger als im Januar. Und dann haben welche absichtlich Maschinen zerschlagen. Das ging so, bis die Komitees es abgestellt haben. Gegen den Widerstand der Anarchisten übrigens und gegen die Verzweiflung und gegen den Alkoholismus und gegen all die anderen Laster der Erniedrigten. Wir bauen die Maschine um. Wir bauen die Maschine um, die niemals stillsteht. Was für eine Ermutigung, die Arbeit dabei zu erleben, wie sie an sich selbst arbeiten lernt. Was für ein Erlebnis, die erste gemeinsame Tagung aller Petrograder Fabrikausschüsse im Mai. Die Fabriken, hat schon Engels gesagt, sind die Ausbildungsstätten. Die Kasernen der Armee der Revolution. Hier lernen die Leute, wie man zusammenarbeitet. Aber in der wirklichen Armee lernen die Soldaten in ihren Räten, wie man nicht mehr arbeitet. Wie man nicht mehr kämpft, was doch die Arbeit des Soldaten ist. So bringt ihr die Niederlage über unser Land. Es ist eure Niederlage, nicht die des Landes. Ich gebe zu, ich hoffte auf den Putsch. Ich gebe zu, ich hoffte auf den Putsch. Es war kein Durchmarsch. Es war kein Durchmarsch. Nein, dein Putsch ist futsch. Ich hoffte auf den Sieg in einem Rutsch. Er wurde abgewehrt, dein Held, dein Krieg, dein Putsch. Haarspaltereien. Mitten im Umsturz. Wo ist der Unterschied, ob ein Provisorium oder ein Sowjet regiert? Das alles ist nicht legitim, kommt nicht aus der Tradition, nicht von Gott, nicht von Alters her. Liebe Freundin, Sie haben anscheinend etwas die Nerven verloren. Damit erkläre ich mir eine Reihe theoretischer Seltsamkeiten in Ihren Briefen. Man brauche keinen Unterschied zu machen zwischen der ersten und der zweiten Revolution oder der ersten und der zweiten Etappe? Doch, man muss es. Der Marxismus verlangt, die Klassen zu unterscheiden, die agieren. In Russland ist nicht dieselbe Klasse an der Macht wie früher. Also ist auch die Revolution, die bevorsteht, eine ganz, ganz andere. Ich will keine Revolution. Ich will erst recht keine Regierung, die nicht aus der Tiefe kommt. Nicht aus der Tradition, der Geschichte, der Wahrheit. Ja, du siehst nicht einmal den Unterschied zwischen einer bürgerlich-parlamentarischen Regierung und einer Sowjetregierung. Du denkst, eine Sowjetregierung ist irgendein Kompromiss irgendwelcher Parteien, die irgendeine Regierung bilden wollen. Der Sowjet aber ist selbst so unmittelbar Regierung, wie die Pariser Kommune unmittelbar Regierung war. Herrschaft des Lumpenpacks, zum Glück damals sehr schnell beseitigt. Ja, im Blut ersäuft, wie es dein Kornilow versucht hat. Lenin sieht klar. Darum kann Lenin klar sagen, was er sieht. Seine April-Thesen gelten jetzt für uns. Erstens, der räuberische imperialistische Krieg muss aufhören. Kerenskys Geschwätz von der revolutionären Landesverteidigung verwerfen wir. Zweitens, der Februar, die Verjagung des Zaren, war nicht die Revolution, sondern nur ihre erste Etappe. Drittens, die provisorische Regierung, die unfähig ist, die Revolution weiterzuführen, muss weg. Viertens, die Sowjets sind die Lösung bei all ihren Fehlern. Ihre Fehler sind die Methode, wie sie lernen, statt auswendig gelerntes herzusagen. Fünftens. Eine parlamentarische Republik ist daher nicht das Ziel, sondern eine Sowjetrepublik muss her. Mit imperativen Mandaten, echte Wahl. Sechstens. Großgrundbesitzer enteignen. Musterwirtschaften bilden, Modelle der Zukunft. Siebtens. Die Banken zusammenlegen. Vom Volk kontrolliert. Achtens. Verteilung organisieren. Produktion organisieren. Wie es die Komitees schon tun, aber skaliert. Auf immer größeren, auf landesweiten Maßstab. Armes Russland, wann kommst du zur Ruhe? Kühne Experimente, wer wird sie bezahlen? Wollen wir nicht den Frieden? Wollen wir nicht das Ende all der revolutionären Gärung? Sie ist doch vorbei, die revolutionäre Situation. Der Zar ist fort. Jetzt muss die friedliche Entwicklung kommen. Wandel durch Handel. Es werden jetzt viele Orte und Zeiten sich zeigen, wo die Herrschenden nicht mehr herrschen können und die Beherrschten nicht mehr beherrscht werden wollen. Lauter revolutionäre Situationen. Von wo aus siehst du das? Von außen? Von oben? Bist du nicht Teil der Geschichte? Guckst du aus dem Fenster von Lenins Eisenbahnwaggon? Wir bauen die Maschine um, die niemals stillsteht. Wir selbst sind die Maschine. Wir bauen uns selbst um. Du unterschätzt, wie groß die Maschine ist und wie klein du bist. Kleines Rädchen. Die Maschine wird Junge kriegen und sie wird ihre Jungen fressen. Maschinen werden Maschinen bauen. Maschinen werden für Menschen denken und für Maschinen. Maschinen werden den Handel fressen und den Wandel. Maschinen werden Entwürfe zeichnen und Fabriken überwachen. Nichts anderes wollen wir. Diese Maschinen sind unsere Kinder. Aber erst müssen wir sie wert sein. Erst werden wir die Welt so einrichten, dass es eine Untergrenze gibt für die Angst. Das heißt, niemand verkommt mehr. Niemand verhungert und erfriert. Und alle dürfen lernen. Wer dazu mehr beiträgt, das ist die erste Stufe, hat ein besseres Leben. Das heißt, Belohnungen gibt es. Und nach dieser ersten Stufe, jeder hilft, wie sie kann, jeder hilft, wie er kann und wird dafür belohnt, werden wir den Reichtum, den wir so erarbeiten, in Form von Maschinen vergegenständlichen, die noch mehr Reichtum schaffen, bis endlich der Überfluss so groß ist, dass nicht mehr jede und jeder nur bekommt, was ihrem Anteil an der Arbeit entspricht, sondern so viel, wie das Bedürfnis braucht, will, wollen, kann. Und dann werden wir Bedürfnisse lernen, werden Ansprüche lernen, wie wir zuvor arbeiten gelernt haben. Dies wird die zweite Stufe sein, für die wir die Härten der ersten Stufe auf uns nehmen. Wenn eure Revolution nicht verraten wird, so wird sie verkauft werden. Du unterschätzt den Weltmarkt. Deine Sowjets werden eines Tages beschließen, sich aufzulösen. und deine Reichtümer werden nicht vergegenständlicht, sondern verscherbelt werden. In weniger als 3 Generationen, bevor deine erste Stufe vollendet ist. Bevor deine zweite Stufe auch nur am Horizont erscheint. Du prophezeist, was du erwirken willst. Wir werden dich beobachten müssen in unserer neuen Welt, dass du nicht am Ende das bewirkst, was du jetzt nur prophezeist. Vielleicht wird es doch das Beste sein. Ich lasse mich auf die Sache ein. Wenn ich nur recht geduldig bin, winkt mir am Ende ein Gewinn. Vielleicht wird es doch das Beste sein. Ich lasse mich auf die Sache ein. Wenn ich nur recht geduldig bin, winkt mir am Ende ein Gewinn. Auch dich werden wir beobachten müssen in unserer neuen Welt, dass du nicht bewirkst, was du jetzt nur prophezeist. Nicht einmal deine Bolschewiken sind für deinen Plan bereit. Er ist zu weitsichtig. Träumer! Sie haben die April-Thesen deines Lenin als verrückt und übereilt zurückgewiesen. Sie haben Einwände formuliert. Kamenev, Sinowjew, Rykov. Ja, der Feind heißt jetzt Verwirrung, nicht mehr Unterdrückung. Ja, der Feind heißt jetzt Verdrehung, nicht mehr Irrtum. Verwirrt bist du selbst. Fast hat dein Lenin sie überredet, da bremst er sie wieder. Lenin sieht den Umsturz nicht als Selbstzweck. Er ist Notwendigkeit, nichts, woran man sich berauschen soll. Als 500.000 Menschen am 17. Juli auf die Straße gelaufen sind, um die Sozialrevolutionäre und die Menschewiki, die reformistischen Minderheitler in der Sozialdemokratie, die Partei des Herrn Kerensky, zu zwingen, endlich die Macht auszuüben gegen die Kriegstreiber, die Ausbeuter, da haben die Sozialrevolutionäre und die Menschewiki die Kosaken gerufen, um die Arbeiterregimenter aufzulösen. Sie haben ihr Gesicht gezeigt. Sie haben unsere Leute verhaftet. Aber Lenin, der hat sich im Sumpf versteckt. Nein, der hat sich in der Zukunft versteckt. Er kommt zurück aus der zeitlichen Verbannung, wie er mit dem Zug zurückgekommen ist aus der räumlichen. Jetzt fängt alles an. Jetzt hört alles auf. Wie geht's jetzt weiter? Nie mehr warten. Nie mehr warten. Nie mehr warten. Nie mehr warten. Nie mehr warten. Nie mehr warten. Nie mehr warten. Ein Sprech-, Sing- und Musikdrama über die beiden russischen Revolutionen von 1917. Von Dietmar Dath und Thomas Weber. Die Rollen und ihre Sprecher: Revolutionärin Effi Rabsilber, Reaktionär Christian Redl. Stimme der Besorgnis, Susanne Marie Wragel. Lenin, aus Briefen an Ines Armand, Martin Rentsch. Ton und Technik, Daniel Sänger und John Krohl. Musik, Sound and Fury, Kammerflimmer Kollektiv, Heike Aumüller, Johannes Frisch und als Gast Paul Lovens. Regie, Iris Drögekamp und Thomas Weber. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie, Frank Halbig.